Andacht vom 9.3. Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Ruhe und Vertrauen. Leute, wir haben noch nie in einer so aufregenden und zugleich gefährlichen Zeit gelebt wie jetzt. Ich habe es dringend auf dem Herzen, den Menschen zu erklären, in welch einer Zeit wir leben. In den Kommentaren bittet mich jemand, für seine Finanzen zu beten. Aber das wird an deiner finanziellen Situation nichts ändern. Es wird sich selbst dann nichts ändern, wenn ich eine Woche lang für dich faste und bete. Ich bin richtig froh, dass mir diese Bitte geschrieben wurde, denn das bringt mich direkt zu dem, worüber ich zu euch reden möchte. Ich arbeite hart, dass Menschen in Beziehung zu Jesus kommen und verstehen, wie sie mit Jesus leben können. Meine Predigtreihe über Beten und Fasten ist auf YouTube auf Englisch. Das sind 19 Stunden Lehre, es wird dein Leben verändern. Wer es nicht kennt, ich empfehle es dir. Mein größtes Ziel dieses Jahr ist es, ein Buch darüber zu schreiben, wie Gebet funktioniert. Der christliche Glaube ist so infiltriert und vermischt mit Religion, dass wir gar nicht wissen, wie es ist, auf Gott zu warten. Die Menschen wissen nicht mehr, wie sie mit Gott in Beziehung treten können, wie sie beten sollen. Alles hängt mit Religion zusammen, die uns beibringt, dass wir tun, tun, tun müssen. Wir nähern uns Gott nur auf der Grundlage unseres Handelns. Wir denken also, dass wir weniger Wunder erleben, wenn wir wenig beten und umgekehrt. Wir verstehen jedoch nicht, dass eine falsche Weise zu handeln gefährlich für uns ist. Das müssen wir wirklich im Herzen begreifen. Wir denken, wir nahen uns Gott ja anders als andere Religionen. Aber es gibt kaum einen Unterschied. Nur unsere Werke sind andere. Denkt nach, was sind unsere Werke? Mehr beten, länger beten, fasten. Ich habe sehr lange Zeit gerne gefastet. Ich mag das. Aber nie, nie, nie faste ich, um von Gott etwas zu erhalten. Es geht immer darum, dass ich mich verändere, dass ich meine Einstellung verändere. Es geht nie darum, zu beten oder zu fasten, um Gott zu überzeugen, dass er auf mich reagiert. Gebet und Fasten sind nie dazu da, zu zeigen, was wir getan haben und dass Gott nun darauf antwortet. Im Neuen Bund antwortet Gott nicht auf Gebete, sondern wir antworten mit unseren Gebeten auf das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Wir müssen von unserem Handeln Abstand nehmen. Schauen wir auf das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. All unser Handeln muss eine Antwort auf das Kreuz sein. Schaut, worüber ich heute früh nachgedacht habe. Jesaja 30, 15. Denn so spricht der Herr. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und in Vertrauen soll eure Stärke sein. Aber ihr habt nicht gewollt. Gott sagt zu seinem Volk, aber ihr wolltet nicht. Das sollte Gottesfurcht in unser Herz legen. Selbst im alten Bund sagt Gott zu seinem Volk, sie sollen still sein und vertrauen. Unsere Stärke ist nicht in Werken, sondern in der Ruhe und im Vertrauen. Wir sollen also nicht tun, tun, tun, sondern still sein und vertrauen. Ich bin nicht gegen Gebet. Ich bin nur gegen die falsche Art von Gebet. Wir denken immer, wir müssen im Gebet etwas leisten, aber wir übersehen dabei, dass wir im vollbrachten Werk des Kreuzes beten müssen. Wir haben nie gelernt, still zu werden. In prophetischen Seminaren erlebe ich immer wieder, wie schwer es Menschen fällt, still zu werden und zu horchen, still zu sitzen und dem Herrn zu vertrauen. Ich hoffe, das geht tief in eure Herzen hinein. Wenn ihr die Hälfte der Zeit, die ihr im Gebet verbringt, damit verbringen würdet, still zu sein und auf Gott zu hören und über das vollbrachte Werk des Kreuzes nachzudenken, statt zu versuchen, im Gebet Gott zu überzeugen, dass er eure Probleme lösen soll. Euer Leben wäre voller Kraft, Frieden und Freude. Wovon willst du Gott noch überzeugen? Er gab uns Jesus Christus, er hat uns alles gegeben. Römer 8, 32. Denkt nach, weil wir ständig herumrennen, versuchen, unsere Probleme zu lösen, weil wir nicht gelernt haben, unsere Kraft aus der Ruhe vor Gott und aus unserem Vertrauen auf Gott zu holen, ist unser Herz weit weg vom vollbrachten Werk am Kreuz. Ich möchte euch den Kontext von Jesaja 30 näher bringen. Am Anfang des Kapitels steht: Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen, und Bündnisse abschließen ohne meinen Geist, und so Sünde auf Sünde häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten zu ziehen. Aber mich fragen sie nicht um Rat, um sich unter den Schutz des Pharao zu flüchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Das Problem war sehr einfach. Sie nahmen den Rat der Welt an, anstatt nach Gottes Willen zu fragen. Sie gingen nach Ägypten, das steht im Alten Testament für die Welt. Gott holte sein Volk aus Ägypten. Israel ging durch das Rote Meer, um ins gelobte Land zu kommen. Wir gehen durch die Taufe, um in unser Erbe zu kommen. Das alles also ist symbolisch für unser Leben. Was machen wir? Weil wir eine falsche Auffassung von Gott haben und nicht wissen, was das vollbrachte Werk des Kreuzes für uns getan hat, widerstehen wir sogar dem Kreuz. Denn wir gehen zu Gott, um das Problem zu lösen. Wir suchen ihn nicht in Ruhe und Vertrauen. Wir denken also, wir hätten Gott gesucht und er hätte uns nicht geantwortet, aber ihr dürft euch Gott nicht nahen, wie ihr es euch vorstellt. Ihr müsst zu Gott kommen aufgrund des vollbrachten Werks des Kreuzes. Was also suchen wir die Lösung für unsere Probleme in der Welt? Gott hat seinen Sohn gesandt und er hat alles vollbracht. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wie viele Gebete habt ihr in eurem christlichen Leben schon gebetet, die nie erfüllt wurden? Warum betet ihr dann so weiter? Was haben wir getan? Wenn Gebete nicht geholfen haben, haben wir versucht, die Lösungen außerhalb des Kreuzes zu suchen. Da ein Buch, dort ein Tipp aus dem Fernsehen, hier der Rat eines Freundes und so weiter. Das ist Ägypten. Schaut, was in Vers 7 zu lesen ist. Denn Ägypten ist nichtig und hilft gar nichts. Die Welt hat bestimmt nicht die Lösung für dein Problem. Meine persönliche Überzeugung ist, alles, was rund um Covid und die Pandemie passiert, wird sehr, sehr bewusst und intensiv vom Bösen genutzt. Man bereitet uns damit auf den Antichrist vor. Sie streuen Angst in der ganzen Welt, böse Menschen führen langsam, aber sicher die eine Weltregierung ein, denn das muss geschehen, damit der Antichrist kommen und regieren kann. Das antichristliche System ist schon voll im Gange. Was wird der Antichrist tun? Er wird sagen: Leute, die ganze Welt ist ein Chaos, ich werde es richten. Er wird wunderbar aussehen, er wird schön reden, sein wahres Gesicht wird man erst später erkennen. Ich glaube, dass alles, was gerade passiert, den Weg für den Antichrist sehr bewusst vorbereitet. Was ist geschehen? Die Welt ist ein sehr böser Ort geworden. Die Regierungen der Welt sind sehr böse geworden. Sie tun so, als wollten sie unser Bestes, aber das ist nicht so. Sie brauchen weltweite Krisen, denn dann kommen die Regierungen und behaupten, dass sie alles richten werden, dass sie die Lösung dafür hätten, dass wir ihnen vertrauen können. Menschen, die Jesus nicht kennen, werden dem vertrauen. Wie können wir Christen die Lösung in Ägypten suchen? Wir werden vom Antichrist genauso betrogen werden wie die Menschen in der Welt. Denkt bitte nicht, ich bin ein Christ, ich werde nicht auf ihn hereinfallen. Wenn wir als Christen jetzt nach Ägypten gehen, um unsere Probleme zu lösen, was werden wir tun, wenn die Zeiten noch böser werden? Wir haben nicht gelernt, still und vertrauensvoll auf Gott zu hören. Wenn wir die Lösung der Welt jetzt annehmen, werden wir auch die Lösungen eines Menschen annehmen. Die Menschen werden von Gott so enttäuscht sein, weil er ihre Probleme nicht löste. Verstehen nicht, dass sie es falsch angegangen haben, und sie werden Menschen glauben. In der Urkirche, in den ersten Gemeinden, waren die Menschen sehr intensiv untereinander verbunden. Sie waren nicht Teil der Welt. Die Kirche von heute ist sehr eng mit der Welt verbunden, aber die Menschen untereinander sind nicht miteinander verbunden. Deshalb wird alles erschüttert werden. Ich glaube, dass ein Grund, warum Gott mich hier gesetzt hat, ist, dass ich meine prophetische Stimme in diesen letzten Tagen erhebe. Ich werde immer wieder sprechen, um Menschen vom Schlaf aufzuwecken. Hör zu, ich bin kein Covid-Verleugner und ich folge keinerlei konspirativen Theorien. Ich schaue keine Nachrichten an. Ein kurzer Blick auf die Schlagzeilen reicht mir. Ich will es gar nicht hören. Ich weiß mehr dadurch, dass Leute mir davon erzählen, als dass ich es selbst irgendwo finde. Aber ich glaube, dass all das Geschehen jetzt genau das ist, was die Bibel und der Heilige Geist angekündigt haben. Also, vertraust du still auf Gott? Oder suchst du Hilfe irgendwo da draußen in der Welt? Wir müssen kapieren, Ägypten wird uns nicht nur enttäuschen, es wird uns total abhängig machen. Und je abhängiger wir sein werden, desto mehr werden wir vorbereitet sein, den Antichrist zu empfangen. Deshalb wird es für Christen nicht schwer sein, ihn anzunehmen. Das Erste, was Gott sagt, ist umkehren. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. Kehrt um von Werken. Kehrt um davon, die Lösung für eure Probleme in dieser Welt zu suchen. Fragt nicht Menschen, wenn ihr Rat braucht. Geht zum Herrn und fragt ihn. Der Heilige Geist wird es euch zeigen. Ich bin davon überzeugt, je mehr wir im Herrn ruhen, desto leichter werden wir die Erschütterungen ertragen. Dazu müssen wir umkehren zur Quelle der Ruhe. Was ist Ruhe? Ruhe gibt es nur im vollbrachten Werk des Kreuzes. Es gibt keine Lösung und keine Ruhe außerhalb des Kreuzes. Das ist die wahre Ruhe. Die Ruhe, dass Jesus alles getan hat. Außerhalb des Kreuzes gibt es keine Ruhe. Schaut, wie wir trainiert wurden zu leben. Wir wurden gelehrt, nie auszuruhen im Kreuz. Wir lernten, in etwas auszuruhen, was unser Problem löst. Bitte, ihr Menschen Gottes, wacht auf. Wie lange noch wollt ihr leiden, bevor ihr aufwacht? So ein Leben wird immer frustrierend, ermüdend und enttäuschend sein. Merkt ihr, dass Ägypten euch immer nur Probleme verursacht hat? Je länger ihr für Lösungen nach Ägypten lauft, desto länger werdet ihr enttäuscht und verzweifelt sein. Gott sagt, wenn ihr mir vertraut, wird alles gut sein. Eure Kraft liegt in Umkehr und Buße. Gott ist gut, Gott liebt euch, Gott ist freundlich. Ich bin derjenige, der am Kreuz alles vollbracht hat. Eure Kraft liegt in Ruhe und Vertrauen. Wir müssen mehr als alles andere lernen, die Stimmen der Welt abzuschalten. Wir müssen mehr als anderes lernen, Danke, Danke, Danke zu sagen für das vollbrachte Werk des Kreuzes. Wenn ihr Gott so viel danken würdet, wie ihr ihn um Hilfe oder um irgendetwas anderes bittet, wäre euer Leben ein unglaubliches Leben in Frieden und Freude. Also, ruht im Kreuz aus.